Diskussion. Geld macht gesund. Gesundheit ist bloß eine Frage des Geldes. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Einkommen und Lebenserwartung, Essverhalten, Privatkrankenhäuser, Gesundheit der Seele. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Geld macht vielleicht nicht glücklich, aber gesund. Wir wissen, dass Einkommen und sozialer Status eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die gesunde Lebensweise geht. Dass es einen Zusammenhang zwischen Geld und Gesundheit gibt, ist nichts Neues. Reiche Menschen leben länger, das ist weltweit zu beobachten. Eindeutig belegt ist zum Beispiel, dass ein niedriges Einkommen ein höheres Risiko für Übergewicht mit sich bringt. Aus guten und preiswerten Produkten kann man zu Hause jeden Tag etwas Gesundes zubereiten, auch wenn man weniger verdient. Meinen Sie nicht auch? Trotzdem ernähren sich Menschen mit niedrigem Einkommen schlechter als Besserverdienende. Sozial benachteiligte Menschen essen weniger frisches Obst und Gemüse, Milchprodukte oder Frischfleisch. Dafür greifen sie häufiger zu Coke und Chips. Für Menschen in Armut ist ihre ungesunde Ernährung sowieso nicht das größte Problem, das sie unmittelbar lösen müssen. Alltagsprobleme sind für Schlechtverdienende wichtiger, als das Essverhalten zu ändern. Krankheit ist nur ein gutes Geschäft. Man muss nicht immer die neuesten und teuersten Medikamente nehmen. Doch, weil sie besser sind. Zahlreiche Krankheiten sind häufiger in den unteren Schichten einer Gesellschaft zu finden. Wenn man Geld hat, kann man einen Privatarzt aufsuchen, sich in Privatkrankenhäusern behandeln oder gar im Ausland operieren lassen. Reiche Frauen können sich einer Schönheitsoperation unterziehen. Wenn ich viel Geld habe, kann ich alles für strahlend weiße Zähne tun, mich im Schönheitssalon oder durch eine Aromatherapie verwöhnen lassen. Gut, dass Sie das erwähnen. Wellness, Fitness oder Massage, all das kann nicht jeder bezahlen. Doch sie dienen eher der Entspannung und haben mit der Gesundheit wenig zu tun. Ich denke schon. Wer wenig Geld verdient, macht oft körperliche Arbeit, die den Körper mehr belastet. Er neigt stärker dazu, psychische Probleme mit Alkohol oder Tabak zu bekämpfen. Bei seelischen Problemen können sich reiche Menschen an einen Psychologen wenden, ganz wie in amerikanischen Filmen. So können sie Stress vermeiden und ihre Alltagsprobleme leichter bewältigen.